von zu Haus. Triffst Freunde und im zweiten Lied plötzlich knallen die Saltieren auf. Blaster, Splitter, Bomben stürmen, eine Hundertschaft im Raum. Ein totales Durcheinander und hinten siehst du sie hauen. Aber es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ein kurzer Aufschrei, dann die Ohnmacht, weil du deinen Augen nicht traust. Denn es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ein kurzer Aufschrei, dann die Ohnmacht, weil du deinen Augen nicht traust. Wenn ihr müsst von Frauen im Freien pinkeln, dabei der Bulle ein Grinsen im Gesicht. Doch ich schrei ihn nein entgegen, meine Würde kriegst du nicht. Fotos, Befehle, Personalien, von Menschlichkeit keine Spur. Wir lassen sie einfach hantieren, es festigt nur unseren Schwur. Aber es lohnt sich doch, geballte Faust, deine Wut, die sich in dir staut. Man führt dich ab, man schwänzt fürs Klo, ohne Erklärung einfach so. Denn es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ein großer Aufschrei, dann die Ohnmacht, weil du deinen Augen nicht traust. Mein Sohn schaut ängstlich zu mir rüber, seine Augen fragen, was ist los? Haben die das Recht dazu? Wir tun noch nichts, wir singen noch bloß. Ich halte ruhig seine Hand, plötzlich ein Mann steht hinter mir. Reißt mir die Arme auf den Rücken und stößt mich vor sich her zur Tür. Und ich dreh mich um, zieh doch meinen Sohn und die Wut in mir kocht. Geballte Faust, dein leerer Blick, aber mein Kind, es lohnt sich doch. Nein, es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ein kurzer Aufschrei, dann die Ohnmacht, weil du deinen Augen nicht traust. Draußen stehen wir in der Kälte, Taschenautos kontrolliert. Es regnet stark, total durchnässt, wir zeigen nicht, dass es uns friert. CDs beschlagnahmt wieder Texte, meine Gitarre schmeißt bei mir in den Dreck. Und dann folgen nur Befehle, Platzverbote, macht euch weg. Aber es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ihr werdet sehen, wir kommen wieder und ihr euren Augen nicht raus. Nein, es lohnt sich doch, geballte Faust, meine Wut, die sich in mir staut. Ein kurzer Aufschrei, dann die Ohnmacht, weil du deinen Augen nicht raus. Und die Moral von der Geschichte, obwohl Moral, die gibt's hier nicht. Menschen unberichtigt zu benehmen, denn das vergesse ich euch nicht. Ihr macht mich stärker durch das Erlebte und ich bleib immer dabei. Ich kann es leise schon hören, aber nein, hört meinen Schrei. Denn es lohnt sich doch, geballte Faust.